Bloody Hands. Bloody Hands. In der normalen Version am 20. Nein. Das ist schon normal. Ja, los. Und los. Haben wir da haben wir auch keine. Wir haben keine Intros. Wir sind die Nicht-Intro-Band. Ja, genau. In der Zeitung Intro kommen wir nicht vor. Sister, do the red pills dispense?